Ist die Welt wirklich rund? Warum blühen auf der Welt alle Blumen so bunt? Warum strahlt jeden Tag unser Himmel so blau? Vagabund, Vagabund, sag es mir ganz genau. Warum fällt denn der Mond, wenn es Tag wird, ins Meer und kommt nachts dann zurück? Ja, das wundert mich sehr. Warum kann ich den Lauf dieser Welt nicht verstehen? Vagabund, warum sind bei dir Tränen zu sehen? Ja, mein Kind, diese Welt, sie ist rund. Weil der Herr Gottes will, blühen die Blumen so bunt. Und damit wir uns freuen, strahlt der Himmel so blau. Liebes Kind, ja, nun weißt du's genau. Nein, der Mond, er fällt nicht in das Meer hinein. Nur am Tag macht er Platz für den Sonnenschein. Gehe du nur den Weg, den die Sonne dich führt. Ja, mein Kind, mein Herz weint, weil dein Fragen mich rührt. Vagabund, Vagabund, diese Welt ist so schön. Nimm mich mit, denn ich möcht all die Wunder gern sehen. Liebes Kind, ich geliebe allein. Denn mein Weg ist so weit und du bist noch so klein. Vagabund, lebe wohl, grüß die Sonne von mir und den Mond und das Meer, habe Dank dafür. Liebes Kind, lebe wohl, ich muss wieder hinaus, Vagabund, und hab kein Zuhause.